Kundgabe 3388. Empfangen durch Bertha Dudde am 01.01.1945. Zweck der Notzeit. Trostreicher Zuspruch. Fürchtet euch nicht, so die große Not über euch kommt, sondern hebet eure Augen auf zu mir in vollem Vertrauen, dass ich euch helfe. Und ich will euch in meine Obhut nehmen und alle eure Schritte lenken, auf dass ihr euer Ziel erreichet. Wer an mich glaubet, den wird das Leid nicht zu Boden drücken, weil er eine feste Stütze findet an mir, weil ich ihm Halt bin und Kraft und Stärke ihm vermittle. Niemals wird er sich verlassen fühlen, niemals wird er einsam sein, denn er spürt mich ständig neben sich, und also strecket er die Hand nach mir aus, so er den Boden unter sich zu verlieren fürchtet. Und ich halte ihn und richte ihn auf, und darum banget nicht vor der Zeit, der ihr entgegengeht, sondern erwartet sie ruhig und gefasst, und bereitet euch darauf vor, indem ihr immer inniger mit mir euch verbindet und euer Glaube stark werde durch Gebet und Liebeswirken. Denn beides trägt euch Gnade ein, und diese kommt in einem unerschütterlichen Glauben zum Ausdruck. Einen starken Glauben zu besitzen ist eine Gnade, die ihr immer durch Gebet anfordern könnt. Darum ist auch das Gebet das Erste, das ihr anwenden sollt, wollet ihr euch Kraft und Gnade erwerben. Und seid ihr im Besitz von Kraft und Gnade, von einem starken, unerschütterlichen Glauben, dann wird euch die kommende Zeit nicht schrecken. Dann werdet ihr mir alles anheimstellen, was euch Sorge macht. Ihr werdet frei werden von aller Angst, weil ihr wisset, dass ich euch zur Seite stehe und in meiner Nähe euch nichts geschehen kann. Doch die Notzeit ist unabwendbar für die Menschheit, die mich noch nicht gefunden hat oder mich nicht erkennen will. Die kommende Not soll die Menschen zu mir führen. Sie sollen, durch euer Beispiel angeregt, auch ihre Hände zu mir erheben. Sie sollen mich rufen und mich zu ihrem Begleiter wählen, zu ihrem Führer, dem sie sich anvertrauen in Stunden der Gefahr und den sie um seinen Schutz bitten. Ich möchte auch ihnen helfend beistehen. Doch bevor sie mich nicht rufen, kann ich ihnen meine Hilfe nicht angedeihen lassen, weil sie den Glauben an mich gewinnen müssen, bevor ich mich ihnen gegenüber äußern kann. Denn ohne diesen Glauben ihnen beizustehen, wäre zwecklos und würde ihren Seelen keinen Vorteil eintragen. Doch um ihrer Seelen willen lasse ich die Not über die Menschen kommen, denn diese Seelen sind in großer geistiger Bedrängnis. Sie sind in Gefahr, sich zu verlieren an meinen Gegner. Und ich kann sie nicht zwangsweise zurückleiten zu mir, sondern sie müssen selbst den Weg zu mir finden. Und das soll die kommende Not bezwecken, dass sie zu mir rufen und ich mich ihnen nun zuwenden kann. Ihr aber, die ihr an mich glaubet, sollet diese Notzeit nicht fürchten, denn euch kann ich mich jederzeit nahen und euch geben, was ihr benötigt, Kraft und Gnade, geistige und irdische Speise. Ich kann euch helfen in jeder Not des Leibes und der Seele. Ich kann jedes Leid euch tragen helfen und euch meinen Beistand immer gewähren, weil ihr im tiefen Glauben an mich bittend die Hände zu mir erhebet und ich als euer Vater euch stets bedenken kann, eurem Glauben gemäß. Amen.